Drittens, verzweifelter Kampf gegen feindliche Übermacht. Untertitel: Das Jahr des strategischen Sündenfalls. Die Mittelmächte trennen sich im Kampf. Montenegro erledigt die Schlacht von Verdun. Österreichs Offensive gegen Italien. Der Angriff der Russen und die Schlacht an der Somme. Skagerrak. Generaloffensive der Entente. Hindenburg und Ludendorff in die oberste Heeresleitung berufen. Rumäniens Kriegserklärung und Niederwerfung. Kaiser Franz Josef stirbt. Der neue Kaiser von Österreich-Ungarn. Friedensangebot der Mittelmächte und sein Echo. Das Hindenburg-Programm. Elastische Taktik an der Westfront. Verschärfter U-Boot-Krieg und Eintritt Amerikas in den Krieg. Die russische Revolution. Die Schlacht von Arras und in der Champagne. Die Zustände in der Heimat. Sturz Bethmann-Hollwigs. Die Friedensresolution Erzbergers. Die Sixtusbriefe Kaiser Karls. Endgültiger Zusammenbruch der russischen Macht. Die große Flandernschlacht. Die 10. Isonzo-Schlacht. Der Durchbruch von Flitsch und Tolmein. Erstarren der Offensive an Monte Grappa und an der Piave. Sieg der Bolschewisten in Russland und Abschluss des Waffenstillstandes im Osten. Die Beratungen von Brest-Litowsk, die Schlacht bei Cambrai. Das Jahr 1916 ist das Jahr des strategischen Sündenfalles der Mittelmächte. Mit unerhörtem Glück hatten die deutschen Heldenarmeen und an ihrer Seite gleichfalls siegreich die österreichischen Heere gefochten. Der Name Gorlice hielt seinen Einzug in die Weltgeschichte als der Schlacht, die sich verheerend in das Gefüge der russischen Millionenarmeen einfraß und ihre unerschöpfliche Heereskraft fortgesetzter Dezimierung unterwarf. Noch eine solche Siegesschlacht und das Unglück an der Marne war ausgetilgt und niemand konnte dann mehr den Mittelmächten den Siegespreis entreißen. Die Sturmtruppen von Russland und Serbien stehen zu neuen Kämpfen bereit. Eine wahre Schicksalsfrage für die Verbündeten ist, wo und wie mit ihnen im neuen Jahre die Entscheidung gesucht wird. Hier setzt die Schuld des General Falkenhayn ein. Hindenburg und Ludendorff beantragen den endgültigen Stoß gegen Russland, Konrad aber, als der Generalstabschef des verbündeten österreichischen Heeres, einen gemeinsamen Angriff der Mittelmächte entweder gegen die Ententefront in Mazedonien oder gegen die Franzosen an der Westfront. Falkenhayn, mit seinem österreichischen Kollegen zerfallen, lehnt ab und bereitet, ohne ihn zu verständigen, den großen Angriff im Westen vor. Da das Heer der Doppelmonarchie zu keiner gemeinsamen Aktion festgelegt ist, entschließt sich Konrad mit zusammengefassten Kerntruppen zu einem Stoß gegen Italien. Getrennt gehen die Mittelmächte in ein neues, gewaltiges Ringen, das, diesmal an ungeeigneten Stellen eingeleitet, die winkende Siegesernte von 1916 vergeudet. Der Gegner aber kann dann im Osten, im Westen und schließlich auch im Südwesten und Südosten zu einem Angriff antreten, der zum Unterschied von dem getrennten Vorgehen der Mittelmächte den Charakter einer einheitlichen Generaloffensive tragen wird, die an die letzten Kräfte der beiden Kaiserstaaten greift. Das neue Jahr beginnt verheißungsvoll. Die Österreicher erstürmen die für uneinnehmbar gehaltenen Höhenstellungen der Montenegriner am Lovćen über die Meeresbucht von Kataro und besetzen zwei Tage später Montenegros Hauptstadt Cetinje. König Nikita bittet um Frieden, muss aber, von der Entente gezwungen, sein Land verlassen. Am 23. Jänner kann General Köwitz auch Skutari in Besitz nehmen, am 9. Februar Tirana und noch vor Monatsende nach Kämpfen mit den Italienern Durazzo. An der Vojusa erstarrt der Feldzug zum Stellungskrieg. Inzwischen hat bereits Falkenhayns Angriff auf die mächtigste französische Lagerfestung Verdun eingesetzt. Verdun wird nun der Flecken Erde des Weltkrieges, der immer und immer wieder mit Blut gedüngt, wie ein Symbol alles Grauens, alles Schreckens und aller Opfer aufragt und neben dem Schauplatz an der Somme, dem Trichterfeldern von Flandern und der Karstfläche von Doberdo das ungeheuerste Blutvergießen des Völkerringens verkörpert, aber mehr noch als die anderen durch die Gewalt seines Namens und seiner Schicksale den Inbegriff der Materialschlacht bedeutet, in der sich Technik und Kriegsindustrie anschicken, über Soldaten und Feldherrengeist den Sieg davonzutragen. Ahnte der deutsche Oberfeldherr, dass er die Sünde wider den Heiligen Geist aller Strategien beging, wenn er hier auf engem, einem Angriffe ungünstigen Raume, der überdies auf das Gewaltigste befestigt war, der Reihe nach die unersetzlichen deutschen Divisionen in die blutigen Hämmer der furchtbarsten Weltschmiede warf? Bisher war es den Feldherren der Entente vorbehalten, dieses Jahrhundert des Materialismus durch die Materialschlacht den Triumph mechanistischen Denkens zu krönen. Die deutschen Heere aber hatten durch ihre kühnen Vernichtungsschlachten, blitzschnellen Märsche und Vorstöße, die auf ewig mit dem Namen Hindenburg-Ludendorff und dem immer bewährten Mackensen verbunden bleiben, die Welt in Erstaunen gesetzt und das Gesetz der Zahl überwunden. Nun aber sehen wir den Chef des deutschen Generalstabes eintreten in die Reihe der Ermattungsstrategen, die den Feind abnützen und allmählich zerwürmen wollen, statt ihn mit dem Willen der Vernichtungsschlacht anzupacken. Sie figurieren in der Geschichte des Weltkrieges nicht durch die Größe errungener Erfolge, sondern durch die furchtbare Zahl der Gefallenen und die Wucht der monatelang auf engem Raum gespeisten Großschlacht. Falkenhayns in ständiger Glut erhaltener Ermattungskampf brachte allerdings den Franzosen mehr Opfer als den Deutschen, gab ihnen aber auch unerhörten Ansporn und nach glücklicher Abwehr des Riesensturmes die Gewissheit eines glücklichen Ausganges des Weltkrieges überhaupt. So wird Verdun in Wahrheit eine Ermattungsschlacht für das deutsche Heer selbst, in dessen Reihen der Glaube an den Endsieg nur den ersten schweren Stoß erleidet. Falkenhayn vergaß, dass jeder Gefallene für Deutschland unersetzbar war, dass eine belagerte Festung mit jeder Granate, Patrone und jedem sturmerprobten Mann sparen muss, ihre Truppen aber nicht in einem Ermattungskampf verbluten lassen darf, bei dem als Siegespreis nur noch Geländestücke winkten. Nach gewaltiger Beschießung der französischen Stellungen auf dem rechten Maasufer setzt am 22. Februar der Infanteriesturm ein. Die Franzosen sind überrascht, werfen aber in fieberhafter Eile alle Reserven nach der bedrohten Stelle. Der Einbruch ist gelungen. Am 25. Februar ist der Stoß bereits bis an die Vorkette herangetragen und das Panzerfort Douaumont mit stürmischer Hand genommen. Einige heiße, in Angriff und Gegenangriff glühende Tage später ist auch das befestigte Dorf Douaumont und am 8. März das Dorf Vaux im Besitz der Deutschen. Aber schon hat nun das furchtbare Ringen um geringe Geländetiefe eingesetzt, das bei der Kraft, Hartnäckigkeit und Zahl der Feinde keinen entscheidenden Sieg mehr in Aussicht stellt, obwohl durch den Angriff am linken Maasufer der Stoß neues Leben erhält. Die Totenmühle von Verdun ist im Mahlen. Sie mahlt französische Divisionen zu Staub, zermalt aber auch die deutschen Angreifer, denen jeder Fußbreit Boden viel zu teuer zu stehen kommt. Die Worte Douaumont, Vaux, Commières, Avocourt, Malancourt, Toter Mann, Hadromont, Calais, Wald erscheinen als gewaltige Schicksalsnamen, eingebrannt der Generation des Weltkrieges, den Kämpfern wie den sorgenden oder trauernden Angehörigen. Ende Juni ist klar, dass sich die herrlichste Armee der Welt an einer undurchdringlichen Mauer blutig gerannt hat. Verdun kann nicht mehr genommen werden. Falkenhayns Offensive ist so eine der unheimlichsten Totenglocken für die Mittelmächte geworden.